Kundgabe 5382. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.5.1952. Wütendes Satans am Ende. Unvergleichlich wird der Satan wüten am Ende der Tage, weil er weiß, dass seine Zeit vorüber ist. Er glaubt, doch noch in der kurzen Zeit den Sieg zu erringen, weil alle Anzeichen bei den Menschen für ihn sprechen. Er hat die Mehrzahl in seiner Gewalt, und das bestimmt ihn, gegen mich vorzugehen mit offenem Visier. Er greift mich offen an. Er scheut sich nicht, gegen mich vorzugehen mit Brutalität. Er wendet Mittel an, die allein schon ihn kennzeichnen als Feind der Seelen. Denn er sucht einen Zwang auszuüben, indem er den Körper in übergroße Not treibt, auf dass die Seele seinem Druck erliege. Die Not wird übergroß sein und die schwachgläubigen Menschen mit Zweifeln erfüllen. Doch sie soll euch nicht wankend machen, und darum werdet ihr auch von meiner Seite so sichtliche Stärkung und Tröstung erfahren. Ihr werdet Dinge erleben, die euch jubeln und frohlocken lassen, auch in größter irdischer Not. Ihr werdet mich selbst sehen dürfen und auch mit mir reden können. In vielerlei Weise werdet ihr meine Gegenwart spüren, die niemals ohne Eindruck bleiben wird auf euch und euch fähig macht, Widerstand zu leisten, allen Anfechtungen durch meinen Gegner und die irdische Gewalt. Wohl werdet ihr ringen müssen, doch der Kampf wird euch nicht niederdrücken, sondern eure Kraft aufleben lassen, denn ihr wisset, dass ihr für eine heilige Sache kämpft, und dieses Wissen ist in euch zur Überzeugung geworden. Euer Glaube ist fest und kann nicht mehr erschüttert werden. Und wenn ich euch dies sage, so dürfet ihr getrost das Kommende erwarten und immer meiner Hilfe gewiss sein. Ich verlange von euch noch große Seelenarbeit an denen, die schwächer sind als ihr. Und darum sage ich euch dies alles voraus, dass ihr nicht wankelmütig werdet, wenn irdisch alle Anzeichen zu erkennen sind, wenn irdische Macht brutal vorgeht gegen die Gläubigen, wenn es bedrohlich auch für euch selbst auszusehen beginnt. Es muss dies alles kommen, denn es sind dies die Waffen meines Gegners, die er scharf geschliffen hat. Doch zu fürchten brauchet ihr euch nicht, solange ihr mich als euren Heerführer anerkennet, solange ihr euch von mir beschützen lasset durch euren Willen, mir ewig anzugehören und meinen Namen nicht zu verleugnen. An diesem euren Willen scheitert die Macht des Feindes eurer Seele, und er wird von euch besiegt werden, auch wenn er es bis zum Äußersten treibt. Denn ich komme selbst und nehme ihn gefangen, wenn höchste Gefahr ist. Aber ich lasse euch nicht in seine Hände fallen, die ihr an mich glaubet und mir treu sein wollet. Die Zeit ist nahe, da dies alles geschieht, und nicht dringend genug kann es euch ans Herz gelegt werden, euch Kraft zu sammeln für diese Tage der Not, die Verbindung mit mir aufrecht zu erhalten und euch aus meinem Wort die Kraft zu holen, die ihr ungemessen empfangen könnet, so ihr nur wollet. Und vergesset es nicht, dass ich immer für euch da bin, so oft ihr mich auch rufet. Vergesset es nicht, dass ich aber auch gerufen werden will. Denn ich bin unentwegt zu helfen und zu geben bereit. Doch meine Gaben sollen auch begehrt werden, um wahre Hilfe für euch sein zu können. Mit Riesenschritten geht es dem Ende entgegen. Nützet die kurze Zeit ausgiebig, und ihr werdet spielend den letzten Kampf auf dieser Erde ausfechten können, so ihr euch nur meiner Kraft bedienet. Amen.